In jedem Gesicht steht ein Lachen voller Tränen. Augen verprügeln mich in der Straßenbahn. Die Menschen leben und schauen sich beim Sterben zu. Es geht sich einfacher, wenn man alles andere aus der Karte ausradiert. Lass uns niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen. Lass uns niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen. Ey, diese Welt ist hart und mordet. Das will ich nicht, will ich nie vergessen. Da stempelt sich auf uns und wird auch Teil von unseren Gesten. Lass uns wachsam sein, denn das lauert in uns wie in trojanischen Pferden. Lass uns niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen. Lass uns niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen. Wenn wir zusammen sind, lass uns nicht Liebespaar spielen. Küssen ist toll, miteinander rumhängen auch. Und es ist nett, wenn es einfach ist. Doch es darf auch anstrengend sein, es darf auch wehtun. Und es ist auch gut, sich zu streiten. Ich will keine Nähe, in der Berührung nach Chloroform schmeckt. Niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen. Lass uns niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen. Du kannst dich anlehnen, ich mag dich stützen, aber tragen will ich dich nicht. Ich mag mit dir da sein, nicht für dich da sein. Ich mag dir helfen und nicht dich retten. Und wir müssen uns nicht schämen, nicht funktionieren und nicht irgendwie sein. Und wenn es weh tut, dann lass uns schreien. Lass uns niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen. Lass uns niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen. Lass uns tanzen und lass uns wüten. Lass uns tanzen und lass uns wüten. Lass uns niemals in den Arm nehmen, um uns nicht in die Augen zu schauen.